Father in heaven, bless this message. Vater im Himmel, segne diese Botschaft. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Turn to Psalm 5. Blätter zum Psalm 5. We've been talking about living life passionately. Wir haben darüber gesprochen, das Leben leidenschaftlich zu leben. And we talked about how passion comes out of purpose. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Leidenschaft von einem Zweck herrührt. And how your passion is fueled by having a right strategy. Und wie die Leidenschaft genährt wird durch die richtige Strategie. Then we talked about three adventures. Dann haben wir über drei Abenteuer gesprochen. Having a casual adventure. Ein gewöhnliches Abenteuer. Where it's what you, it's fun, it's etwas, exciting. Das Spaß macht, das aufregend ist. And then having a crucial adventure. Und dann ein herausforderndes Abenteuer. Oder ein wichtiges, ernst, it's serious. Ernstzunehmendes Abenteuer. It's crucial. You need to do this. Du musst das einfach tun. You have to make a phone call. Du musst einen Anruf machen. I made a phone call this morning. Ich habe heute Morgen einen Anruf getan, den ich wirklich tun musste. And then there's critical. Und dann gibt's das Kritische. Things you have to do. Dinge, die du tun musst. And this morning I want to talk about the Burning Heart Covenant. Und heute Morgen möchte ich über den Bund der brennenden Herzen sprechen. That was made in 1947. 1947 wurde der geschlossen. Between Bill Bright and three other people. Zwischen Bill Bright und drei anderen Menschen. They made a covenant that was threefold. Sie haben ein dreifaches Bündnis geschlossen. And this is absolutely necessary if we're going to live a life passionately. Und das ist unbedingt notwendig, wenn wir das Leben leidenschaftlich leben wollen. And that covenant was a commitment to prayer. Das war eine Hingabe zum Gebet. Purity. Reinheit. And purpose. Und dem Zweck. We've already talked about purpose, passion and strategy. Wir haben über den Zweck, die Leidenschaft und die Strategie gesprochen. Now we want to talk about prayer and purity, which leads to purpose. Und jetzt wollen wir über das Gebet und die Reinheit sprechen, die zu dem Zweck hinführen. I spent 20 messages in Russia talking about this. 20 Botschaften in Russland habe ich dafür gebraucht. And I want to spend most of Potsdam talking about this. Und ich möchte auf der Potsdam hauptsächlich drüber sprechen. Who was the most passionate person who ever lived? Wer war die leidenschaftlichste Person, die je gelebt hat? Jesus Christ. Jesus Christus. What characterized Jesus Christ? Was hat ihn charakterisiert? The law came by Moses. Das Gesetz kam durch Moses. But grace and truth came by Jesus. Aber Gnade und Wahrheit kamen durch Christus. And he was full of grace and truth, it says in John 1. Und er war voll Gnade und Wahrheit, heißt es im Johannesevangelium. Who was one of the other most passionate people who ever lived? Wer war eine andere Person, leidenschaftlich, die jemals gelebt hat? The Apostle Paul. Der Apostel Paulus. So passionate that he would give his life. So leidenschaftlich, dass er sein Leben hingegeben hat. The apostles were passionate. Die Apostel waren leidenschaftlich. Moses was passionate. Moses. Abraham. Abraham. Paul the Apostle said in 1 Corinthians 15. Paulus der Apostel hat im 1. Korinther 15 he gesagt. Said, I am what I am by the grace of God. Ich bin, was ich bin durch die Gnade Gottes. And I worked harder than everyone. Und ich habe härter als alle anderen gearbeitet. Yet it was not I. Und doch war es nicht ich. But the grace of God that was with me. Sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Moses. Moses. Though the law came by Moses. Obwohl das Gesetz durch Moses kam. Moses' passion came from his relationship to God. So kam die Leidenschaft von Mose durch seine Beziehung mit Gott. God would speak with Moses. Gott hat mit Moses gesprochen. They would have a conversation together. Die hatten ein Gespräch zusammen. Moses would object and God would say, what are you talking about? And they would kind of argue a little Moses bit. Würde fragen und würde mit Gott diskutieren. And God said in Exodus 33:14. Und im Exodus 33:14. That my 14. presence will go with you. Da hat er gesagt, meine Gegenwart geht mit dir. And then Moses said, if your presence doesn't go with me, then don't send us. Und Mose hat gesagt, wenn deine Gegenwart nicht mit uns ist, dann schick uns nicht. And then Moses said, by the way, show me your glory. Und dann hat Mose gesagt, übrigens, zeig mir deine Herrlichkeit. God said, okay, but I'll only show you my backside. Und Gott hat gesagt, okay, aber du siehst nur meinen Rücken. If you saw my face, you would die. Denn wenn du mein Gesicht sehen würdest, würdest Abraham du sterben. Abraham was called the friend of God. Abraham wurde genannt der Freund Gottes. Abraham had conversations with God. Abraham hatte Gespräche mit Gott. Paul had conversations with God. Paulus hatte Gespräche mit Gott. He had a thorn. Er hat einen Dorn. And in 2 Corinthians 12, he prayed 3 times. He begged God, take this away from me. Im 2. Korinther 12 hat er 3-mal gebetet. Er hat Gott gebettelt darum, dass er ihm das wegnimmt. And in verse 9 it says, and God said to him. Und im Vers 9 heißt es, und Gott sprach zu God ihm. Said to him, Gott sprach My zu grace ihm. Is sufficient for you. Meine Gnade ist genügend für dich. When was the last time God said something to you? Wann war es das letzte Mal, dass Gott etwas zu dir gesagt hat? This is the beginning of a passionate life. Das ist der Anfang eines leidenschaftlichen Lebens. And this is what my prayer time is all about. Und darum geht's in meiner Gebetszeit. Prayer can be the most boring thing in the world. Das Gebet kann das langweiligste auf der Welt sein. Absolutely unimaginable. Absolut unvorstellbar. Let's go to a New Year's Eve party. Gehen wir zu einem Neujahrsfest. And then let's announce we're going to have prayer right now in the other room. Und dann werden wir ankündigen, jetzt gibt es im anderen Raum Gebet. People will look at you like you're weird. Und die Menschen werden dich sehr seltsam anschauen. What better way to kill an event than have prayer? Was gibt es denn Besseres, als einen Event irgendwie langweilig zu machen durch Gebet? It's a football game. It's the World Cup. Stellt euch vor, der World Cup. Let's Fußball. Have prayer. Jetzt haben wir Gebet. People would think, you know, the announcement through the intercom. We're having 5-10 minutes of prayer right now in the whole stadium. Durchs Intercom hört man, wir haben 5 bis 10 Minuten Gebet jetzt im Stadion. People would be standing there with their mouth down, like. Den Menschen würde die Kinnlade runterfallen. Holding their beers, like. Sie würden ihr Bier halten. With their little, you know, their little blowers, like in their horns, like. Mit diesen Pfeifen und sonstigen Geräten. But prayer actually. Aber das Gebet. Without exaggerating, should be the most exciting part of our life. Aber ohne zu übertreiben, das Gebet sollte der aufregendste Teil unseres Lebens sein. Do you know why? Warum? Because it's the time of the day when I connect with the living God. Weil es die Zeit des Tages ist, wo ich mich mit dem lebendigen Gott verbinde. For most people, prayer has nothing to do with connecting with God. Für viele Menschen hat das Gebet überhaupt nichts mit dieser Verbindung zu Gott zu tun. They'll read their Bible like they're supposed to. Sie lesen ihre Bibel, wie sie sollen. They'll pray for people like they're supposed to. Sie beten für Menschen, wie sie es tun sollen. They'll pray for themselves like they're supposed to. Sie beten für sich selbst, wie es They may even do this for an hour. Sie machen das vielleicht für eine Stunde lang. But they did not connect with God. Aber sie haben keine Verbindung zu Gott. And if you say, what did God tell you? Und wenn du sagst, was hat Gott zu dir gesprochen? What? What did God say to you? You was? Prayed for 15 minutes. Du hast 15 Minuten gebetet. Was hat Gott zu dir gesagt? Nothing. I just read the Bible. Nichts. Ich habe nur meine Bibel gelesen. Prayer is about connecting with God. Beim Gebet geht es darum, sich mit Gott zu And verbinden. And when we connect with God, Und wenn wir uns verbinden, that is the beginning of our life. Dann ist das der Anfang unseres Lebens. When I got saved 30 years ago, vor 30 Jahren, als ich mich bekehrt habe, I connected with the God that I was praying to for 18 years. Da habe ich mich mit dem Gott verbunden, zu dem ich 18 Jahre davor gebetet habe. He spoke to me. Er hat zu mir gesprochen. And my life exploded. Und mein Leben ist explodiert. Now, Wait, look at Psalm 5. Schaut euch den Psalm 5 an. Because we need to have passion toward prayer. Weil wir leidenschaftlich beten sollten. I know this sounds impossible. Das hört sich unmöglich an. But it is possible. I have it. Aber es ist möglich. Ich habe das. I mean, you know, I don't like getting on my knees and praying for all these people and going around the world and doing all these things and Ich mag es nicht, auf meine Knie zu gehen und für die ganze Welt zu beten. But when I connect with God, Aber wenn ich mich mit Gott verbinde, My heart is pounding. Dann schlägt mein Herz schneller. I went to bed last night and I was talking with my wife about the message. Und als ich gestern ins Bett ging, habe ich vorher mit meiner Frau über die Botschaft gesprochen. I just can't. Something's missing somewhere. I can't. Irgendwie konnte ich es nicht fassen. Etwas hat gefehlt. I have so many things to say. I'm not really sure what I should say. Ich habe so viel zu sagen, aber ich bin mir nicht sicher. Got up this morning at I don't know, 6:37 and Dann bin ich heute 6:30 aufgestanden. Went to my desk to study. Bin zu meinem Schreibtisch gegangen. And then I said no. Und habe studiert und habe gesagt go nein. Spend time with God. Ich werde Zeit mit Gott verbringen. Nothing to do with the message. Nichts zu tun mit der Botschaft. Just me and God. Es geht nur Gott und mich. And then God began to speak. Und Gott hat begonnen zu sprechen. And in a matter of minutes. Und innerhalb von Minuten. I had the whole message. hatte ich die ganze Predigt. Now look at Psalm 5. Schaut euch Psalm 5 an. Verse 1. Give ear to my words, O Lord. Meine Worte nimm zu Ohren, Herr. Consider my sighing. Merke auf mein Seufzen. Listen to my cry for help. Horche auf die Stimme meines Schreiens. My King. Mein König. And my God. Und mein Gott. For to you I pray. Denn zu dir bete ich. He's trying to connect with God. Er versucht sich mit Gott zu verbinden. He's dialing the number. Er wählt die Nummer. Hello. Hallo. I'm dialing. Ich wähle. I'm here. Ich bin da. I'm alone. Ich bin allein. You are my King. Du bist mein you König. Are my God. Du bist mein Gott. Do you read me? Liest du mich? Can you hear me? Kannst du mich hören? I'm here. Ich bin da. I'm alone. Ich bin allein. I'm ready to connect. Ich bin bereit. Verse 3. Vers 3. In the morning, O Lord. Vers 4 im Deutschen. You hear my voice. Herr, in der Früh wirst du meine Stimme hören. He experienced it. Er hat das erlebt. In the morning. In der Früh. Now some of us are not morning people. Manche von uns sind keine Morgenmenschen. I am not a morning person. Ich bin kein Morgenmensch. I can stay up all night, but I can't get up in the morning. Ich kann die ganze Nacht aufbleiben, aber nicht aufwachen in der Früh. Morning is just real tough. My brain doesn't turn on till about 10. Das ist irgendwie schwer für mich. Mein Hirn schaltet sich vor 10 nicht ein. And but I like to study late at night. I can stay up really late. Aber ich liebe es, am Abend zu studieren und lang aufzubleiben. When I had to be at the construction crew at 7 in the morning. Wenn ich aber in der Früh um 7 bei der Baustelle sein muss. I remember I was living in New Jersey. I was it was in the summer. I was about 20 years old. Da war ich so um die 20. Im Sommer habe ich in New Jersey gewohnt. I got up in the morning, and this is the truth. Und das ist die Wahrheit. Ich bin in der Früh aufgestanden. Ich habe meine Augen nicht geöffnet. I sat down at the breakfast table. Ich habe mich an den Frühstückstisch gesetzt. With my eyes closed. Mit geschlossenen Augen. And I opened one, and my mother had breakfast in front of me. Und meine Mutter hat mir das Frühstück vorgesetzt. I didn't open my eyes. I just kind of just started eating. Ich habe meine Augen nicht geöffnet und habe zu essen begonnen. Closed, mit geschlossenen Augen. Drank some coffee. Kaffee getrunken. Went to work. Und so bin ich zur Arbeit gegangen. But I would go to work early. Aber ich bin früher in die Arbeit so gefahren. I had 5 minutes before the job started. Damit ich 5 Minuten bevor sie anfängt. Where I could connect with God in my car. Ich in meinem Auto mich mit Gott verbinden kann. And I would think about the Lord on the way there, and then I would pull into the job 5 minutes early. Ich habe auf dem Weg dorthin an Gott, über Gott nachgedacht. And I would connect with God. Und diese 5 Minuten vor Arbeitsbeginn habe ich mich mit Gott verbunden. And when I connected with God, und wenn ich mich mit Gott verbunden habe, like the greatest, I think that one of the, if not the greatest expression of God's grace toward us today. Wenn es nicht sogar die größte Auswirkung von Gottes Gnade uns outside ist, of the cross of Christ, außerhalb des Kreuzes Christus, is that he speaks with us. Dann ist es, dass er mit uns spricht. And his grace means that he gives us things freely. Seine Gnade bedeutet, er gibt uns Dinge freimütig. He freely speaks with us. Er spricht freimütig mit like uns. Like we were his friend. Als ob wir seine Freunde this sind. This is a gift from him. Es ist ein Geschenk von ihm. God spoke with Moses, with Paul. Er sprach mit Moses, mit Paulus. Jesus was the Word himself. Jesus war das Wort selbst. He spoke with his Father all the time. Er sprach die ganze Zeit über mit seinem Vater. This was the passion that ran through their blood. Und das war die Leidenschaft, die durch sein Blut floss. We have to establish this in our lives. Und das müssen wir in unserem Leben festsetzen. We have to spend time in the Word. Wir müssen Zeit im Wort verbringen. Until we connect. Bis wir uns verbinden. Not till we read through the Bible. Nicht bis wir durch die ganze Bibel gelesen haben. We're not racing anywhere. Das bringt uns nirgendwo hin. I'm reading the Psalms every morning. Jeden Morgen lese ich die Psalmen. I'm in no hurry to go through all the Psalms. Also ohne mir vorzustellen, durch die ganzen Psalmen durchzumüssen. I spent 2 weeks in Psalm 18. 2 Wochen habe ich im Psalm 18 verbracht. I was chewing it and chewing it, and God was speaking, and I said, as long as he's speaking, I'm not going anywhere. Ich habe es durchgekaut, und solange Gott zu mir gesprochen hat, bin ich nicht weitergegangen damit. And then you move on to the next one. Und dann gehst du zum nächsten. And you move extremely slow because you're listening to the voice of God. Und dann wirst du dich langsam fortbewegen, weil du auf die Stimme speak Gottes hörst. Sprich and zu you mir. Write a question. Dann schreibst du eine Frage auf. And I read this morning in Psalm 50. Diesen Morgen habe ich im Psalm 50 gelesen. That God says, bring me thank offerings. Wo Gott sagt, bring mir Dankesopfer. And I wrote in my journal right away. Und ich habe in mein Tagebuch geschrieben. God explained to me what that means for me. Gott, erkläre mir das, was das für mich bedeutet. What am I not thanking you for? Wofür bin ich nicht dankbar? Please tell me. Sag mir. And I'm listening to God. Und ich höre auf Gott. To tell me what I'm not thankful for. Dass er mir sagt, wofür ich nicht and dankbar bin. And he will tell me. Und er wird es mir sagen. And he will tell me things that I never thought about. Und er wird mir Dinge sagen, an die ich nie selbst gedacht hätte. And he'll say, Rob, you're not thankful here. You forgot to thank me there. Er sagt, Rob, du bist hier nicht dankbar, du hast vergessen, mir zu danken. Did you realize what I did there? Ist dir klar, was ich dort getan habe? Did you thank me for all I did in Russia? Hast du mir für alles gedankt, was ich in Russland tat? Thank me. Danke This mir. Goes into my journal. Now I'm waiting on God. Und das schreibe ich in mein Tagebuch. Jetzt warte ich auf Gott. Now look at the second part. Schaut euch den zweiten And Teil it an. Moves right to purity. Und es geht hin zur Reinheit. Verse 4. You are not a God who takes pleasure in evil. Vers 5. Denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. With you the wicked cannot dwell. Bei dir darf ein Böser nicht weilen. The arrogant cannot stand in your presence. Verblendete dürfen nicht vor deinen Augen hintreten. Wow. Right away you put in your prayer book, God, am I arrogant? Da schreibst du dann in dein Gebetsbuch jetzt, bin ich arrogant? Am I not a humble person? Bin ich nicht demütig? God, please show me how I might be humble. Gott, bitte zeig mir, wie ich demütig sein kann. You hate all who do wrong. Du hassest alle, die frevel tun. Ah, question number three. God, am I doing wrong anywhere? Herr, tue ich irgendwo frevel? Because I want to establish my life with you. Denn ich möchte mein Leben mit dir aufrichten. I want to live a passionate life. Ich möchte ein leidenschaftliches And Leben. I want leben. Your grace to flow through me. Und ich möchte, dass deine Gnade durch But mich I'm fließt. Having a little trouble right here in Psalm 5. Aber hier im Psalm 5 habe ich Probleme. Is there something you can tell me about myself? Gibt es da etwas, das du mir über mich selbst sagen möchtest? I'm listening. Ich höre zu. Something I can repent about? Etwas, für das ich Buße tun kann? I'm listening, Lord. Ich höre, Herr. Speak to me. Sprich zu mir. God will speak to you. Und Gott wird zu dir sprechen. Look at verse 6. You destroy those who tell lies. Vers 7. Du lässt die Lügenredner oh, verloren gehen. Oh boy, Lord, am I a liar? Do I tell lies? Herr, bin ich ein Lügenredner? When someone called, did I say to my wife, tell them I'm not home? Wenn jemand angerufen hat, habe ich meiner Frau gesagt, sag ihnen, ich bin nicht zu Hause? Uh-oh. Oh-oh. Okay, Lord, we have a lot of work to do here. Okay, Herr, viel Arbeit hier. The bloodthirsty and deceitful men the Lord abhors. Dem Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr. Verse 7. Vers 8 im Deutschen. Now watch, it moves to purpose. Und es bewegt sich hier auf den Zweck zu. Prayer, purity to purpose. Gebet und Reinheit hin zu dem Zweck. But I, by your great mercy, will come into your house. Ich aber darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. In reverence will I bow down toward your holy temple. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin. His holy temple is his throne. Sein heiliger Tempel ist sein Thron. Hebrews 4:16. Hebräer 4:16. Let us come before his throne. Lasst uns vor seinen Thron treten. To receive mercy. Um Barmherzigkeit zu empfangen. And find grace. Und Gnade zu finden. You see, it's prayer. Seht ihr, es ist Gebet, Purity. Reinheit. God, I want to connect. Gott, ich möchte mich verbinden. Something's not happening. Etwas passiert hier nicht. I know you don't speak with people who don't reverence purity. Ich weiß, du sprichst mit Menschen nicht, die die Reinheit nicht ehren. Maybe I got to do a little confessing here. Vielleicht muss ich hier bekennen. I want to come before your throne to receive mercy. Ich möchte vor deinen Thron treten, um Barmherzigkeit zu erlangen. Please tell me what is wrong with me. Bitte sag mir, was ist falsch mit mir. Psalm 139:23. Psalm 139:23. Search my heart, O God. Durchforsche mein Herz, Gott. Show me the thing that is not clean. Zeig mir die Dinge, die nicht rein sind. Speak to me, show me what's in there. Sprich zu mir und zeig mir, was da drinnen And ist. And we receive mercy. Und wir empfangen Barmherzigkeit. God will speak so clear. Gott wird so klar und deutlich you will sprechen. Be amazed how clear God will speak. Du wirst erstaunt sein, wie klar Gott spricht. You just sit there and you have a pen in your hand. You say, God, I'm ready. Du sitzt dort, hast einen Stift in der Hand und sagst, Gott, ich bin fertig, bereit. And if you don't hear anything, und wenn du nichts hörst, give God some ideas. Dann mach Vorschläge. Am I proud? Bin ich stolz? No. Nein. Okay, yeah. Okay, ja. Do I lie, God? Lüge ich Gott? No. I just lied. Okay. Okay, ich habe gerade What gelogen. Do I lie about? Do I lie at work? Do I lie at home? Where do I lie, God? Wo lüge ich? Zu Hause, in der Arbeit? All of them. Okay. Okay, überall. Okay. You help God out. You give him some ideas and also, you see if the Holy Spirit doesn't bear witness. Du kannst helfen, du gibst ihm ein paar Vorschläge und der Heilige Geist wird dir Zeugnis Now, geben. We have to have a passion for this. Wir müssen eine Leidenschaft dafür a haben. A passion to connect with God. Eine Leidenschaft, uns mit Gott zu verbinden. We have to be excited about it. Wir sollen aufgeregt it, darüber sein. It has sein. To be fun and exciting. Es macht Spaß und es ist it's aufregend. It's a casual adventure. Es ist eine normale Erfahrung. Man, I can't wait to get home. Ich kann nicht erwarten, nach Hause zu kommen. When I was 19 years old, als ich 19 war, I first got saved. I was 18. Ich bin mit 18. The first thing I did, das erste, was I built a little desk for myself where I would spend time with God. Das erste, was ich tat, als ich gläubig wurde, ich habe einen kleinen Schreibtisch gebaut, wo ich mit Gott I had three shelves, Zeit verbringen konnte. And no books, but one Bible. Ich hatte drei Regale, aber nur eine Bibel. Then my Christian boss gave me a concordance. Dann hat mir mein christlicher Arbeitgeber eine Konkordanz geschenkt. He said, Bobby, here, this is for you. It's a concordance. Bobby, das ist für dich eine Konkordanz. I said, what do you do with the concordance? Ich habe gefragt, was macht man damit? He said, it's got all the words in the Bible here. Du hast alle Worte hier von der Bibel You can drinnen. Look up Bible verses. Du kannst Bibelverse nachschlagen. I said, why do I want to look at Bible verses? Ich habe ihn gefragt, warum möchte ich Bibelverse anschauen? Yeah, just put it on. I put it on my shelf. It was like there. Also, you know? Ich habe es dann einfach auf mein Regal gestellt. My first book, a concordance. Mein erstes Buch, eine Konkordanz. I had no idea what to do with it. Ich habe keine Ahnung, was ich damit tue. I still have it today, 30 years later. Und heute nach 30 Jahren habe ich es noch immer. And spending a little time with God. Ein bisschen Zeit mit Gott verbringen. When I would come home from work. Als ich von der Arbeit heimkam. And I had my clothes were filthy dirty. Mein Gewand war üblicherweise ziemlich Kick schmutzig. My work boots. Ich habe meine Arbeitsschuhe ausgezogen. I went right into my room. Ich ging genau gleich in mein Zimmer. Anything ich habe nichts until gemacht, I spent 15 minutes with God. Bevor ich nicht 15 Minuten mit Gott verbracht I couldn't get up hatte. In the morning so well, so I spent it right after work. Nachdem ich in der Früh so schwer aufstand, habe ich die Zeit gleich nach der Arbeit Pencil in hand, einen Bible Stift, open, offene Bibel. God speak to me. Gott spricht zu mir. I did this all the time. Die ganze Zeit habe ich das gemacht. I didn't do this to become a preacher. Ich habe das nicht gemacht, weil ich Prediger werden wollte. I became a preacher accidentally because I did this. Ich wurde eher zufällig ein Prediger, weil ich das getan habe. I'm not qualified to do what I do naturally. Eigentlich im Natürlichen bin ich nicht qualifiziert, das zu tun. I'm a much better carpenter than I am a preacher. Ich bin ein viel besserer Zimmermann als Prediger. Much better. Well, yeah, viel besser. Right, I hope not much better, okay. But I'm better anyway. Besser auf jeden Fall. Naturally, I can build stuff better than I can preach. Und im Natürlichen kann ich besser Dinge zusammenbauen But you know what? Als zu predigen. When you spend time with God, aber wenn du Zeit mit Gott verbringst, you have something to say. Dann musst du was sagen. And the things that God showed me were burning in my heart. Und die Dinge, die Gott mir gezeigt hat, haben in meinem Herzen gebrannt. I just had to tell them to somebody. Ich hatte es einfach jemandem zu erzählen. And suddenly more people were listening. Und plötzlich haben mehr Leute zugehört. And more people were listening and suddenly viel mehr Leute haben zugehört. I decided to come to Austria and more people are listening. Und dann habe ich beschlossen, nach Österreich zu gehen und noch mehr Leute haben zugehört. Now watch. Watch what happens in verse 8. Schaut euch an, was im Vers 9 passiert. Lead me, O Lord, in your righteousness. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. You know what that means? Was heißt das? If you don't ask God, he'll tell you. Wenn ihr das nicht wisst, Gott sagt's euch. Because of my enemies. Um meiner Feinde willen. If you want to spend time with God. Wenn du Zeit mit Gott verbringen möchtest. And you want to live pure. Und du rein leben möchtest. You are going to have enemies. Dann wirst du Feinde haben. I guarantee. Ich garantiere you dir. You want to spend time with God, you're going to have the devil after you. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann läuft dir der Teufel nach. You're going to look at the place where you spend time and the devil's going to go, no, no, no, no. Schau dir den Platz an, wo du Zeit verbringst und der Teufel wird sagen, nein, you nein, bloß nicht. Experience a battle to sit on that chair. Du wirst einen Kampf erleben, um dich auf diesen Sessel zu setzen. And I experience a battle to sit in that chair and spend time with God. Und ich habe auch diesen Kampf erlebt, mich hinzusetzen, um Zeit mit Gott And zu verbringen. Why is it so hard to come here? Und ich habe mir gedacht, Gott, warum ist es so schwer, hierher zu kommen? You got an enemy. Weil du einen Feind He hast. Distracts you with everything in the morning. Er wird dich mit allem Möglichen ablenken. Every possible thing. Put the computer on. alle möglichen Dinge, den Computer einzuschalten. I'll talk to God just after I see if there's any important emails. Ich spreche mit Gott, nachdem ich gesehen habe, ob wichtige E-Mails da sind. I better drink some oder juice. Ich gehe zuerst aufs Klo oder ich trinke zuerst good morning, was. Hun, you want some coffee? Oh, guten Morgen, Schatze, willst du Kaffee? We got things to do today. Show me. I'll be haben right wir with Dinge the Lord zu tun heute? In a minute. And suddenly an hour goes by, there's no more time and it's gone. Und plötzlich ist eine Stunde vorbei und es ist keine Zeit mehr und es ist verronnen. God gave me 5 points as to how to go spend time with him. Gott hat mir 5 Punkte gezeigt, wie man Zeit mit ihm verbringen kann. Go in faith. Geh im God Glauben. Said, come in faith. Gott sagt, komm im Glauben. Come in humility. Komm in Demut. Come in purity. Komm in Reinheit. Come in objectivity. Komm in Objektivität. And come in unity. Und komm in der Einheit. But first, come in faith. Komm zuerst mal im Glauben. Don't matter how you feel, just sit on the chair. Just sit there. I'll meet you there. Egal wie du dich fühlst, setz dich einfach hin und ich treffe dich dort. Öffne mein Wort. Now let's continue. Lass uns fortfahren. Because of your enemies. Und meiner Feinde wegen. Now look at this. Make straight your way before me. Hört euch das an. Ebne vor mir deinen Weg. That's God's purpose for me. Das ist der Zweck Gottes für mich. Your way for me, that's what we're talking about. Dein Weg für mich. I want to live God's purpose. Ich möchte den Zweck Gottes leben. It's not his way for us, it's his way for me. It's personal. Es geht nicht um seinen Weg für uns, es geht um seinen Weg für God mich. God has a personal way for every one of us. Gott hat einen persönlichen Weg für jeden von uns. And our passion und unsere Leidenschaft is revealed in Acts 20:24 with Paul the Apostle. Die offenbart sich in Apostelgeschichte 20:24. He said, I count my life as nothing. Ich achte mein Leben als nichts. That I might finish the race. Damit ich den Lauf vollende. That I might complete the task the Lord has given me. Damit ich die Aufgabe vollende, die der Herr mir gegeben hat. To testify of the grace of God. Um Zeugnis zu geben von der Gnade Gottes. Now we'll apply it 2 ways. Und wir werden das auf 2 Arten anwenden. And each of us have this task. Jeder von uns hat diese Aufgabe. We will testify verbally. Wir werden verbal Zeugnis geben. Of all that God is doing in our prayer life. Von allem, was Gott in unserem Gebetsleben tut. This is what God showed me. Das hat mir Gott gezeigt. This girl came, I did this in Russia. I said, I want you to take 3 minutes right now. In Russland habe ich das getan. Ich habe gesagt, nehmt euch 3 Minuten Zeit. Be silent. Und seid ruhig. And I want you to tell me in 3 minutes what God told you. Und in 3 Minuten möchte ich, dass ihr mir sagt, was Gott euch gesagt hat. And I said, Father, bless this time and honor it. Und ich habe gesagt, Vater, segne diese Zeit und ehre sie. And God spoke to people. Und Gott hat zu Menschen gesprochen. And this girl came up to me afterwards. Und dieses Mädchen kam nachher zu mir. She said, I asked God about you. Ich habe Gott nach dir gefragt. I said, really, what did you ask? Ich habe gesagt, was hast du gefragt? She said, I asked God about your sickness. Ich habe Gott wegen deiner Krankheit gefragt. I said, really? Ich habe gesagt, wirklich? I said, what did he say? Was hat er gesagt? She said, well, tell me first, are you over 40? Und sie hat gesagt, sag mir zuerst, ob du über 40 bist. Yeah, I'm 48. Ja, ich bin 48. She smiled. Und sie hat gelächelt. She said, read Acts 4:22. God just gave it to me for you. Sie hat gesagt, lies einfach Apostelgeschichte 4:22. Gott hat es mir für dich gegeben. I was so excited, I turned there. Und ich war so aufgeregt, habe dorthin geschlagen. And the man who was miraculously healed. Und es heißt, und der Mann, der auf wundersame Art geheilt wurde, was over 40 years old. War über 40. I said, thank you. Ich habe gesagt, danke. She left. Sie ist weggegangen. I immediately opened my journal. Ich habe mein Tagebuch geöffnet. And I wrote the verse down. Und habe diesen Vers aufgeschrieben. And I said, question for God. Und ich habe eine Frage für Gott geschrieben. From Rob. Von Rob. Is there anything in my life? Gibt es irgendetwas in meinem Leben, that would hinder a miraculous healing? Das eine wundersame Heilung verhindern würde? Tell me. Sag es mir. I'm listening. Ich höre zu. And I'm listening. Und ich höre zu. Is it time? Does it take? Is, will it come later? Ist es jetzt schon Zeit oder kommt es später? Listening. Ich höre zu. This makes life so exciting. Und das macht das like, Leben so aufregend. My heart was like this. Isn't that amazing? This young girl and she just asked God for me. Ist es nicht erstaunlich, dieses junge Mädchen und sie hat Gott nach mir gefragt? But what did he tell you? You know? Was hat er dir gesagt? I was so excited. Ich war so aufgeregt. Now watch, verse 9. Vers 10. Not a word from their mouth can be trusted. These are enemies now. Verse 9. Achso. Denn nichts Gewisses ist in ihrem Mund. Do you have a bigger Bible than that? Okay. Not a word from their mouth can be trusted. It's different in German. All right, just read verse 9, whatever it says. Denn nichts Gewisses ist in ihrem Mund. Their heart is filled with destruction. Ihr Innerstes ist Verderben. Their throat is an open grave. Ein offenes Gesicht ist ihre Kehle. Ask yourself if this describes you a little bit. Ein offenes Grab ist ihre Kehle. Frag dich, ob das dich beschreibt. Maybe you're on the wrong side. Vielleicht bist du auf der falschen Seite. Their throat is an open grave and their tongue, with their tongue they speak deceit. Ihre Zunge glätten sie. Declare them guilty, O God. Let their intrigues be their downfall. Lass sie büßen, O Gott. Mögen sie fallen um ihre Pläne willen. Banish them for their many sins. Stoße sie hinweg wegen der Menge ihrer Vergehen. For they have rebelled against you. Denn sie sind widerspenstig gegen dich gewesen. But let all who take refuge in you be glad. Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen. Let them ever sing for joy. Und jubeln alle Zeit. Spread your protection over them. Du beschirmst sie. At school, at home, in their business. In der Schule, zu Hause, in ihrer Geschäftswelt. That those who love your name may rejoice in you. Darum verlocken sie, die deinen Namen lieben. You surround them with your favor. Denn du segnest den Gerechten. With your grace. Ja, wie mit einem Schild umringst du ihn mit Huld. Your favor is grace. Die Huld ist die Gnade. You surround them with grace. Du umgibst sie mit Gnade. John 1:16, grace upon grace upon grace. Johannes 1:16, Gnade über Gnade über Gnade. As with a shield. Wie mit einem Schild. This is the person who connects with God every day. Das ist die Person, die sich mit Gott umgibt jeden Tag. It can be any time of the day. Jederzeit des Tages. It can be for 1 minute. Es kann noch nur für eine Minute sein. It's just God, I'm in a hurry. I've got a business meeting. Oder Gott, ich bin jetzt in Eile, ich habe ein Geschäftstreffen. Can we connect just for a second? I'm just going to turn to the Psalms and können wir für eine Sekunde uns verbinden? Psalm 67. Psalm 67. May God be gracious to us and bless us. Möge Gott uns gnädig sein und uns segnen. And make His face shine upon us. Und lass er sein Angesicht über uns leuchten. Thank you, Lord. Danke, Herr. May your grace be upon me as I go now. Möge deine Gnade auf mir sein, wenn ich jetzt gehe. Lord, I just want to connect. Ich möchte mich einfach verbinden, Herr. I want to find that joy in my heart. Ich möchte diese Freude in meinem Herzen finden. And when prayer is defined by connecting with God. Und wenn das Gebet definiert wird durch mit Gott verbinden. Wow. It leads to a life of purity. Dann führt es zu einem Leben in Reinheit. Because my greatest motivation to be pure is the fact that God speaks to me. Denn meine größte Motivation rein zu sein ist die Tatsache, dass Gott mit mir spricht. I want to lose that. Ich möchte das nicht verlieren. There is nothing, there's no price that I will pay to lose this. Da gibt es keinen Preis. You can give me nothing. You can give me. Da gibt es keinen Preis, der das aufwiegen würde. You give me $1 million. It's not worth it. Es ist nicht wert, selbst wenn du mir eine Million gibst. It's not worth it to lie, to cheat, to steal. Es ist es nicht wert, zu lügen, zu stehlen, betrügen. It's not worth it. Das ist es nicht wert. Even the smallest things. Selbst das kleinste Ding. It's not worth it. Es ist es nicht wert. Ling-a-ling-a-ling-a-ling. Das Telefon läutet. Pick it up. Heb ab. If it's Fred, tell him I'm not home. Wenn es der Fred ist, sage ihm, ich bin nicht zu Hause. Hi Fred. Hallo Fred. Oh, my husband, he's at Obi. Mein Ehemann, der ist in Obi gerade. When will he be back? I don't know. Wann er zurück sein wird? Thank you. Danke. Is that how much your relationship to God is worth? Hilft das deine Beziehung mit Gott? Ist es das wert? Do you think you can sit down now? Glaubst du, du kannst dich jetzt hinsetzen? And God forgets that? Und Gott vergisst das. He will bring that right up. Er wird das herauf vorbringen. You will start to pray this psalm and God won't respond. Du wirst die Psalmen beten und Gott wird nicht antworten. Say God, are we connecting here? Is there a problem? Und dann sagst du, okay, Gott, verbinden wir uns hier? Oder gibt's ein Problem? Ling-a-ling, God, can you hear your phone? Der Telefon läutet wieder. Is there a problem? Gibt's da ein Problem? Let's go through this list again. Am I proud? Am I lying? Wir wollen durch diese Liste wieder gehen. Bin ich stolz oder lüge ich? Repentance becomes my best friend. Die Umkehr wird zu meinem besten Freund. Repentance, it's a friend, an apple, an orange. Repentance, it's wonderful. Do you get that? No. An apple? Der Apfel. I like an apple. Also ich liebe den Apfel. I like an orange. Ich liebe eine Orange. I like repentance. Und ich liebe Umkehr. It just sets me free. Es befreit mich. It just cleans me right out. Und es reinigt mich. Takes the burden off me. Nimmt mir die Last weg. How come people won't repent? Wie kommt es, dass Leute nicht umkehren? Is it pride? Ist es Stolz? Repentance is not a sign of weakness, it's a sign of strength. Umkehr ist keine Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Then this brings me into my purpose and we'll close. Und das bringt mich zu meinem Zweck und dann mache First ich Schluss. I'm testifying to people of my relationship with the living God. Zuerst bezeuge ich vor den Menschen von meiner lebendigen Beziehung mit Gott. And then I'm going into life. Und dann gehe ich ins Leben hinaus. With something that's burning on my heart. Mit etwas, das auf meinem Herzen brennt. Maybe I want to be a doctor. Vielleicht möchte ich ein Arzt sein. Maybe I want to be a preacher. Vielleicht ein Prediger. Maybe a mother. Vielleicht eine Mutter. A lawyer. Ein Anything. Anwalt. Plumber, carpenter, whatever. Alles, Installateur, Anwalt. It just burns on my heart. Es brennt einfach auf meinem Herzen. And I manifest that relationship in all I do. Und in allem, was ich tue, wird sich diese Beziehung offenbaren. And in Psalm 1, verse 3, und im Psalm 1, Vers God 3, blesses everything I do. Da segnet Gott alles, was ich mache. I'm like a tree planted by the rivers of water. Ich bin wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. And of course he takes us through valleys. Und natürlich führt er uns durch Täler. Hebrews 12, he disciplines us. Hebräer 12, er diszipliniert I've been uns. Disciplined many times. Ich bin viele Male diszipliniert worden. I said, God, I don't know what the problem is. I think I'm doing fine, but I mean. Ich habe gesagt, Gott, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich glaube, es geht nicht gut, aber warum diese Disziplin? But you're God and I'm me, and I guess I need it. Aber du bist Gott und ich bin ich und wahrscheinlich brauche ich's. And God trains us. Gott trainiert uns. And then we go into life passionate. Und dann gehen wir ins Leben hinaus voller Leidenschaft. Now, just want to go back to purity and I'll close. Ich möchte noch mal kurz zur Reinheit zurückgehen. I have to be passionate about purity. Ich muss leidenschaftlich sein, was die Reinheit betrifft. When Mary was 16 and I was 18. Als die Mary 16 und ich 18 Jahre alt war. We were passionate about purity. Waren wir sehr leidenschaftlich, was die Reinheit betrifft. We would never ever ever have thought of having sex before anybody got married. Wir hätten nie daran gedacht, Sex zu haben, bevor wir verheiratet wären. Never. We were passionate about it. Wir waren leidenschaftlich. Because we were hearing from God as 16 and 18 year olds. He was speaking to us. Weil wir von Gott gehört haben als 16 und 18-Jährige. Er hat zu uns gesprochen. And we were passionate about purity. Wir waren leidenschaftlich, was Reinheit betraf. We didn't my language changed. Meine Sprache hat sich verändert. Things I used to say a year ago, I stopped saying. Dinge, die ich dann vor einem Jahr noch gesagt hätte, habe ich aufgehört zu sagen. Sometimes if they occasionally come out, you just repent. You say, oh, und manchmal, wenn es bei Gelegenheit rauskommt, dann kehrst du um. Did I just say that? Habe ich das wirklich gesagt? Oh, I repent. Oh God, forgive me. Ich Have mercy. Ich kehre um. And then the grace starts to flow again. Und dann kommt die Gnade wieder. Purity. Reinheit. Please. Bitte. Don't be immoral. Seid nicht unmoralisch. I'm going to talk to the kids tonight because the kids come to the evening service. Und ich werde am Abend zu den Kindern sprechen, weil sie zum Abendgottesdienst kommen. Be passionate for purity. Seid leidenschaftlich, was Reinheit betrifft. If you're not married, don't have sex before marriage. Wenn du nicht verheiratet bist, hab keinen Sex vor der Ehe. Or get married. Oder heirate. And move out before you get married. Und zieh aus, bevor du heiratest. Don't you want God's blessing on your life? Möchtest du nicht Gottes Segen auf deinem Leben this haben? Is the thing that I feared, and I'll close with this. Das ist das, was ich gefürchtet habe. Revelations 3:8. Offenbarung 3, Vers 8. I will open a door for you. Ich werde eine Tür für dich öffnen. That no one can close. Die niemand zumachen kann. God doesn't open that for people who are not pure. Gott öffnet diese Türe nicht für unreine Leute. Doesn't do it. Er macht es God nicht. Resists the proud. Gott widersteht dem Hochmütigen. And he gives grace to the humble. Und er gibt Gnade dem Demütigen. Another expression of his grace is an open door. Eine andere Auswirkung seiner Gnade ist eine offene the Türe. Way that I met my wife was an open door. Wie ich meine Frau getroffen habe, das war eine offene Türe. It was a miracle of God. Es war ein Wunder von miracle, Gott. I look, it's a miracle of miracles. Es war das Wunder aller Wunder. But God said, you know what? I'm going to honor this kid. Gott hat gesagt, ich werde diese Kinder ehren. And I'm going to open doors. Und ich werde Türen öffnen. And that's been my 30 years, is open doors, open doors. Und so waren meine 30 Jahre, offene open Türen. Open doors into Russia, open doors into wherever. Offene Türen nach Russland, wo auch immer hin. Now imagine if all of us can grasp this. Wenn alle von uns das begreifen. We will be a lighthouse. Dann werden wir ein Leuchtturm sein. To the west and to the east, all the way to Mongolia. Zum Westen, zum Osten, bis in die Mongolei. The church, this church can be spoken of über diese Gemeinde kann man sprechen. In two continents. In zwei, auf zwei Kontinenten. Got, if you're ever in Vienna, wenn du jemals in Wien bist, there is a church, something called Liebgasse. Da gibt es eine Gemeinde, sowas wie Liebgasse. It's Liebgasse, something like so, that. Irgendwie so. I think it's 43 or 34, I can't remember. Ich weiß nicht, 43 if oder you 34, can get there, wenn du it's dorthin kommen kannst, unbelievable. Es ist unglaublich. The presence of God. Die Gegenwart the glory Gottes, of God. Die Herrlichkeit, the blessing of God. Deswegen, it's like the new Jerusalem. Es ist wie das neue Jerusalem. It's like you'd think you were in heaven. Du würdest denken, du bist im Himmel. Honestly, this is what I believe. Ganz ehrlich, das glaube ich. So with that, let's pray. Und damit wollen wir beten. Father in heaven, thank Vater you this Himmel, morning. Danke für diesen Morgen. If there's somebody here, wenn es jemanden hier if you, if you don't know the Lord, wenn du den Herrn nicht kennst, if the Lord has never spoken to you, wenn der Herr noch nie zu dir gesprochen hat, pray with me today. Bete mit mir heute. And say, Lord, und sag, Herr, forgive my sin. Vergib meine Sünde. Cleanse me. Reinige mich. Please, I want to know you. Bitte, ich möchte dich kennenlernen. I am a sinner. I've done so many things strange. Ich bin ein Sünder und ich habe so viele falsche Dinge gemacht. I'm sorry. Es tut mir leid. I want to know you. Please, be a part of my life. Ich möchte dich kennenlernen. Bitte sei ein Teil auch meines Lebens. Fill me and forgive me. Füll mich und vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.